Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. How do you like our beginning of the study of Philippians? Wie gefällt euch bisher der Anfang unseres Studiums des Philipperbriefes? Well, let's go to verse 2. Gehen wir gleich zu Vers 2. May the blessings of divine grace and supernatural peace that flow from God, our wonderful Father and our Messiah, the Lord Jesus Christ, be upon your lives. Mögen die Segenströme der göttlichen Gnade und des übernatürlichen Friedens, die von Gott, unserem wunderbaren Vater, und unserem Messias, dem Herrn Jesus, ausgehen, über eurem Leben sein. You know, some people wonder why Paul always wrote this in the epistles. Einige fragen sich, warum Paulus das immer zu Beginn seiner Briefe schreibt. And for me, the sad thing is that a lot of Christian churches have made this the same tradition. Und das Traurige ist für mich, dass viele Gemeinden es ebenfalls zu einer Tradition gemacht haben. They start all of the meetings with grace and peace of the Lord Jesus Christ be upon you. Sie beginnen jede Zusammenkunft mit die Gnade und der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Why is this sad for me? Warum finde ich das traurig? Because when Paul wrote that, it was not a meaningless tradition. Als Paulus das schrieb, war es keine sinnlose Tradition. First of all, it was the way these Christians greeted each other, but they actually meant something when they said it. Erstens war es damals die Art und Weise, wie Christen einander grüßten, zum anderen meinten sie aber auch etwas damit, wenn sie das sagten. But I've seen so many Christians use the same. They say Shalom, or which is the Hebrew word for peace, or peace and grace, but they don't even experience it. Ich habe schon so viele Christen gesehen, die Shalom, das hebräische Wort für Frieden, oder Frieden und Gnade oder so etwas sagen, es aber gar nicht erleben. Anything that is just turned into an empty tradition, we have to avoid. Alles, was zu einer leeren Tradition geworden ist, sollten wir vermeiden. So, is it wrong to say grace and peace be with you or flow upon you, like Paul said here in the Passion? Ist es also falsch zu sagen, Gnade und Frieden sei mit euch oder ströme über euch, wie die Passion es hier ausdrückt? If it's nothing else but just a statement, it's wrong. Wenn es nichts weiter als eine Floskel ist, dann ist es falsch. But if it's actually something that you will declare over the people, believing that this will be the experience, it's wonderful. Aber wenn es etwas ist, was du über Menschen deklarierst in dem Glauben, dass sie es auch erfahren, dann ist es wunderbar. You know, and when they said it, when Paul said it, it was his deepest heart's desire that this would actually be their experience. Als Paulus das also sagte, war es wirklich sein tiefer Herzenswunsch, dass sie das erleben würden. And he kept reminding them, guys, that the grace and the supernatural peace is something that flows from God. Er erinnerte sie damit immer wieder daran, dass Gnade und übernatürlicher Frieden etwas sind, was von Gott herfließt. And this is something that we should do with ourselves too. Wir müssen das auch immer wieder tun. We need to first of all declare the truths of the finished work of the cross over each other. Erstens müssen wir die Wahrheiten des vollbrachten Werkes am Kreuz übereinander bekennen. But not as empty declarations, but as truths that we desire every one of us to experience. Nicht als leere Floskel, sondern als Wahrheit, von der es unser Wunsch ist, dass jeder sie wirklich erlebt. And he keeps reminding the people that it's from our wonderful Father that this is flowing from. Und erinnert sie außerdem daran, dass es unser wundervoller Vater ist, von dem das kommt. What would happen? Was würde passieren? If every Christian consciously, wenn jeder Christ ganz bewusst, would actually appropriate this verse too. Diesen Vers ergreift und in die Tat umsetzen würde. This was one of the great transformations in my life. Es war eine der größten Veränderungen meines Lebens. When I understood what happened in the New Covenant, and every day I declared it over myself and meditated upon it. Zu verstehen, was im Neuen Bund geschehen ist und es dann jeden Tag über meinem Leben zu bekennen und darüber zu meditieren. See, I was not happy to have one more declaration. I had to experience it. Ich war nicht zufrieden damit, noch ein Bekenntnis zu haben. Ich wollte es erleben. So through appropriation and meditation, I made this mine. Durch Inbesitznahme und Meditation machte ich es mir also zu eigen. And this was the heart of the Apostle Paul, not just an empty greeting. Das war auch das Herz des Apostel Paulus und nicht nur ein leerer Gruß. But look, there's something else. Der andere Punkt ist, what he was declaring is not that God would do something more, but that they would experience something from God. Dass er nicht deklarierte, dass Gott noch etwas tun müsse, sondern dass sie es erleben würden. You know, and if you look at it actually in the original language of the New Testament, you will find that this is the way it's expressed in the grammar. Wenn du in der Originalsprache des Neuen Testamentes schaust, kannst du sehen, dass die Grammatik es genauso ausdrückt. So he did not actually plead with God to do something for them. Er bat Gott also nicht, dass er etwas für sie tun möge. But he declared his deep desire that what happened through the Lord Jesus Christ would be their experience. Sondern er drückte sein tiefes Verlangen aus, dass das, was durch Jesus Christus geschah, zu ihrer Erfahrung werden würde. In fact, in the original Greek, he was simply declaring it. He was saying, grace and peace is yours from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Im Originalgriechischen deklarierte er tatsächlich einfach nur, er sagt, Gnade und Friede gehören euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In the Greek, it's clear that he did not want God to do something, but he wanted them to remember that this belongs to them. Im Griechischen ist es ganz klar, dass er nicht wollte, dass Gott etwas tut, sondern dass er wollte, dass sie sich daran erinnern, dass diese Dinge ihnen gehören. And I think it would be wonderful if Christians would learn to encourage each other just like that. Und ich denke, es wäre wundervoll, wenn Christen lernen würden, sich untereinander auch so zu ermutigen. What would happen if every time we meet together? Was würde passieren, wenn wir uns jedes Mal, wenn wir zusammenkommen? We would remind each other, listen, there is divine grace, there is supernatural peace. It belongs to you from God and our Lord Jesus Christ. Daran erinnern würden, dass göttliche Gnade und Frieden uns gehören von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. And this is what he desires for you to experience and I want you to have it too. Er sehnt sich danach, dass du das erlebst und ich möchte das auch. There is so many musics we sing and so little we experience of what we sing. Wir singen so viele Lieder, aber erleben so wenig von dem, was wir singen. There are so many words that we speak and so little of what we speak we experience. Wir sagen so viel, aber erleben wenig von dem, was wir sagen. In the heart of Paul was to constantly remind the people of what is already theirs. Und das Herz von Paulus war, die Menschen immer wieder daran zu erinnern, was bereits ihnen gehört. Think about how this Christian world has got messed up. Überleg mal, wie verdreht die Christenwelt geworden ist. We keep wanting more knowledge and yet we don't have more experience. Wir wollen uns mehr Wissen aneignen, aber uns fehlen die Erfahrungen. What does it help you if you don't experience the grace and the supernatural peace from God? Was hilft es dir, wenn du die Gnade und den übernatürlichen Frieden Gottes nicht erlebst? To learn one more thing is not going to change your life. Noch etwas dazu zu lernen wird dein Leben nicht verändern. So today I want to declare over you. Heute möchte ich also über dir deklarieren. That the divine grace and supernatural peace that flows from God, your wonderful Father. Dass die göttliche Gnade und der übernatürliche Friede, der von Gott, deinem wundervollen Vater. And our Messiah, the Lord Jesus Christ. Und unser Messias, dem Herrn Jesus Christus, herfließt. It belongs to you. Get hold of it today and experience it. Dir heute gehören, also ergreife es und erlebe es. You have an amazing day. Hab einen herrlichen Tag. See you guys tomorrow. Bis morgen.